Welche Schäden hat uns also die Erbsünde verursacht? Die Schäden der Erbsünde sind, meine Frau aus dem anderen schon herauslesen, weil hier steht, dass diese Frage und diese Antwort in der zweiten Auflage des Originals fehlen, was notwendig ist, wenn oben schon das erwähnt worden ist. Die Schäden der Erbsünde sind die Entziehung der Gnade, der Verlust des Paradieses, Unwissenheit, Neigung zum Bösen, alle Plagen dieses Lebens und zuletzt der Tod.